der Heiland ist gekommen, hat unser armes Fleisch und Blut an sich genommen und nimmt uns zu Blutverwandten an. Oh, allerhöchstes Gut, was hast du nicht an uns getan? Was tust du nicht noch täglich an den Deinen? Du kommst und lässt dein Licht, du kommst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Du kommst und lässt dein Licht mit vollem Segen scheinen. Mit vollem Segen scheinen.